Ein Sprecher der Koreanischen Gesellschaft für Menschenrechtsforschung gewährte am 12. Januar einem Reporter der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview im Zusammenhang damit, dass vor kurzem der Direktor des Menschenrechtsbüros der UNO in Seoul von den sogenannten Menschenrechtsproblemen in der DVRK geredet hatte. Der Sprecher sagte wie folgt: Der Direktor des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen in Seoul von Südkorea ließ am 8. Januar bei einem Interview mit der britischen Zeitung Daily Star dumme Worte fallen. Er äußerte, es gebe zurzeit fast keine Aussagen von den Inhaftierten in den Zwangsarbeitslagern Nordkoreas, insbesondere von denen, die in der letzten Zeit dem Lager entflohen seien. Es gebe zu wenige Aussagen der Flüchtlinge vom Zwangsarbeitslager, auf die man sich stützen könne. Die Äußerung des Direktors des Menschenrechtsbüros ist ein Ergebnis davon, dass er sich offen den Machenschaften der USA und ihrer Anhängerkräfte dazu anschließt, mit den Menschenrechtsproblemen Nordkoreas, die es eigentlich gar nicht gibt, die Gesellschaftsordnung der DVRK umzustürzen. Das Menschenrechtsbüro der UNO, das in Seoul von Südkorea, der schlimmsten Menschenrechtswüste der Welt errichtet ist, ist durchaus ein Mittel zur Ausführung der Unterdrückungspolitik der USA gegen die DVRK und ein Herd der Intrige gegen die Republik, wo nur die Falschaussagen gesammelt werden, die die Flüchtlinge von der DVRK unter dem politischen Druck und ums Geld erfinden. Wie schon längst bekannt wurde, sind die sogenannten Flüchtlinge von Nordkorea alle diejenigen, die nur von Falschaussagen leben können und ihre dankbare Heimat, lieben Eltern und Familie verlassen haben. Es ist eigentlich lächerlich, die Erfindungen dieser gemeinen Leute als Zeugenaussagen zu bezeichnen. Der Direktor des Menschenrechtsbüros der UNO unterstrich, dass man nicht mehr die Aussagen der Flüchtlinge bekommen könne. Damit hat er von selbst gestanden, dass sich die feindseligen Kräfte bis jetzt bei den intriganten Menschenrechtskampagnen ausschließlich auf die angeblichen Zeugenaussagen der Flüchtlinge gestützt haben und nun die Manipulierung solcher Aussagen und deren Nutzung nicht mehr möglich sind. Die Demokratische Volksrepublik Korea wird niemandem es zulassen, mithilfe der Falschaussagen der sogenannten Flüchtlinge von Nordkorea die Menschenrechte zu politisieren. Es ist gar nichts wert, mit solchem zu sprechen.